Sie zeigen, dass wir uns nicht mehr auf Küsten oder gemäßigte und subtropische Graslandschaften beschränken dürfen. Wie in Afrika sollten wir die Aufmerksamkeit vielmehr auf wenig erforschte, extreme Regionen richten, um aufzuzeigen, was es wirklich bedeutet, Mensch zu sein. Auch außerhalb Sri Lankas zeigt die archäologische und anthropologische Forschung seit ungefähr 10 Jahren, wie unglaublich groß die Vielfalt der tropischen Wälder war, die im späten Pleistozän von wandernden Menschengruppen in Südostasien, Ozeanien und Südamerika genutzt und besiedelt wurden. Als potenzieller Hotspot für die ältesten Menschenfossilien außerhalb Afrikas kristallisiert sich Südchina heraus. An 2 Stellen wurden Menschenzähne entdeckt, die wohl zwischen 130.000 und 100.000 Jahre alt sind. Sie wurden zusammen mit Tierfossilien gefunden, die auf eine Mischung aus Regenwald, gemischten Waldlandschaften, Bambuswäldern und Graslandschaften schließen lassen. Das tatsächliche Alter wird allerdings noch hitzig diskutiert. Weiter im Südosten, auf Java und Sumatra, konnte man einige 100.000 bis 70.000 Jahre alte menschliche Zähne mit der Ausbreitung der Regenwälder in der Region während des späten Pleistozäns in Verbindung bringen. Das Alter dieser Zähne genau zu bestimmen und festzustellen, in welcher Beziehung sie zu Tieren standen, die man in denselben Höhlen gefunden hat, ist im besten Fall schwierig. Der Grund: Es handelt sich hier nicht um archäologische Fundstätten, sondern um Ansammlungen von Fossilien, die erst nach dem Tod der Tiere durch Überschwemmungen an die Fundstellen gespült wurden. Eine wahre Goldmine, wenn man nach Anpassungen der Menschen an tropische Wälder im Pleistozän sucht, sind die Nia-Höhlen auf Borneo. Dort lässt sich eindeutig ein Zusammenhang zwischen 50.000 bis 45.000 Jahre alten Menschenfossilien und der Jagd auf Wildschweine und Primaten sowie der Verarbeitung giftiger pflanzlicher Lebensmittel herstellen. Das Umfeld ist eine einzigartige Mischung aus südostasiatischem Regenwald, Sumpfwald und Flächen von Grasland, die möglicherweise von Menschenhand gepflegt wurden. Anders als auf Sri Lanka befinden sich viele Frühmenschenfundstätten auf dem südostasiatischen Festland und den Inseln in einer Mischung aus wachsenden, immergrünen Regenwäldern und trockeneren Waldlandschaften. Auf der anderen Seite des Meeres, jenseits der berühmten Wallace-Linie, wird die Lage komplizierter. Hier arbeitet die Archäologin Sue O'Connor, Professorin an der Australian National University, zusammen mit indonesischen Partnern seit über 20 Jahren an bahnbrechenden Ausgrabungen. Die Inseln gelten hier allgemein als verarmt, was ihre Tierwelt angeht. Sie waren nie mit dem südostasiatischen Festland verbunden und die meisten von ihnen beherbergten im späten Pleistozän keine Tiere, die größer waren als ein Terrier. Damit stellten sie ein völlig neues tropisches Umfeld dar, mit dem die Menschen fertig werden mussten. O'Connors Arbeiten auf kleinen, abgelegenen Inseln wie Timor, Alor und anderen legen die Vermutung nahe, dass die ersten Menschengruppen hier raffinierte Anpassungen an das Leben mit und auf dem Meer entwickelten. An der Fundstätte Asia Taukuru, früher Jerimalai, auf Timor, haben wir einen der weltweit ältesten Angelhaken entdeckt. Er wurde auf ein Alter von 20.000 Jahren datiert. Von der gleichen Stelle kennen wir aus einer Zeit vor bis zu 45.000 Jahren auch Belege für Thunfische, die normalerweise im offenen Meer zu Hause sind. Man kann also davon ausgehen, dass noch ältere Angelhaken gefunden werden, erklärt Sue.